Mal wieder in der Arbeit, mal wieder keine Lust. Werf mal zwei Bierchen rein gegen meine Frust. Mal wieder in der Arbeit, mal ist das ein Stress. Werf mal kleines Schnäppchen rein, damit ich es vergess. Und hab nichts im Morgen, ja eigentlich war's klar. Also Kopf und Gliederschmerzen, oh wie sonderbar. Ich gehe jetzt zum Doktor und der schreibt mich krank. Und als kleine Witterung ne Flasche Förderbrand. Doch der Arsch, der sagt mir, dass es mir gut geht. Jetzt muss ich doch noch arbeiten und komm noch viel zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Doch dann ist es zu spät. Alles unerträglich, einfach ungemütlich. Weit und Arbeit passt zusammen, voll betrunken im Büro. Alles unerträglich, einfach ungemütlich. Weit und Arbeit passt zusammen, voll betrunken im Büro. Ich gehe also rein zum Chef und werde schon erwartet. Ich hörte ja, dass es schlimm wird, doch das ist so ausartet. Er sagt, dass ich ein Zuffkopf bin und damit hat er recht. Ich stehe, doch verstehe ich kaum, mir ist schon wieder schlecht. Arbeit ist unerträglich, einfach ungemütlich. Weib und Arbeit passt zusammen, voll betrunken ins Büro. Arbeit ist unerträglich, einfach ungemütlich. Weib und Arbeit passt zusammen, voll betrunken ins Büro. Arbeit ist unerträglich, einfach ungemütlich. Weib und Arbeit passt zusammen, voll betrunken ins Büro. Arbeit ist unerträglich, einfach ungemütlich. Weib und Arbeit passt zusammen, voll betrunken ins Büro.